Y como ser humano, el hombre lo que quiere es su pan. Las habladurías le bastan ya, porque estas nada le dan. Pues un, dos, tres, compañero en tu lugar. Porque eres del pueblo, afíliate ya en el Frente Popular. And just because he's human, he doesn't like a pistol to his head. He wants no servants under him and no boss over his head. So left to street. So left to street, to the work that we must do. March on in the workers united front, for you are a worker too. Un ouvrier, oui, viens avec nous ami, n'aie pas peur, nous allons vers la grande union. De tous les vrais travailleurs. Marchons au pas, camarades vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. Weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheit, Front, weil du auch ein Arbeiter bist. Drum links, zwei, drei, drum links. Zwei, drei, wo dein Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheit, Front, weil du auch ein Arbeiter bist.